Als wir aus der Universität heraustraten, sahen wir auf dem Ring die gestrandeten Straßenbahnzüge, die wegen der Stromabschaltung nicht weiterfahren konnten. Wir wussten beide sofort, dass der Ernstfall eingetreten war. Wodak riss aus seinem Kalender ein Blatt, schrieb eine Adresse drauf und sagte: Hier hast du die Adresse der neuen Parteiführung, unter Ernst Fischer. Wie bei Straßenbahnstörungen üblich, war die Straße von Menschen überflutet. Man sah zunächst überhaupt keine Polizei. Ich ging durch die Währinger Straße stadtauswärts. Unter dem Stadtbahnbogen bei der Volksoper waren zwei Polizisten damit beschäftigt, eine Kundmachung an die Plakatwand zu kleistern. Die beiden Männer stellten sich dabei recht ungeschickt an. Das Blatt schlug immer wieder Falten. Neben ihnen standen zwei Polizisten mit Stahlhelm und Gewehr und schauten lachend zu. Auf der Kundmachung wurde das Standrecht für ganz Österreich ausgerufen. Um diese Gruppe standen einige Fußgänger, die der Inhalt des Plakats offenbar wenig interessierte. Ich ging weiter zum Czartoryski-Schlössl, dem Treffpunkt der Legion und des Schutzbunds von Währing. Vor dem Haus standen einige Polizisten und Hilfspolizisten mit geschultertem Gewehr. Wenn in einem Außenbezirk Polizei in so kleinen Einheiten eingesetzt werden konnte, war vermutlich alles verloren. Ich ging heim.